Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal ist die Woche, Moment, jetzt muss ich mal selbst schauen, hier ist so viele Wochen hier, ne? 46, ja, 46, 2010 ist angesagt. Oh, meine Güte, es geht hier auf Weihnachten zu. Ja, ja, so sieht's aus. Und dementsprechend werden natürlich dann auch die Meldungen, ja, immer häufiger von Firmen herausgegeben, sei es jetzt Umsatzzahlen, neue Produkte, die noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft propagiert werden müssen, oder auch so ein paar Klagen. Ja, die sind auch immer in der Weihnachtszeit immer sehr gut vertreten. Beispielsweise Oracle gegen Google. Ja, da geht es ja momentan richtig zur Sache. Beispielsweise, oder was das beispielsweise vor allem wegen dem Android der Dalvik Virtual Machine, ja, also das ist sozusagen die Programmiergrundlage für Android. Und ja, Google, beziehungsweise Oracle beschuldigt Google, da eben Patente zu verletzen, und Google hat jetzt hier scharf zurückgeschossen und wirft Oracle Beweismanipulation vor, das Fälschen von Beweisen und das Verdrehen von Beweisen. Ja, und Google behauptet, und ich kann das zwar schon irgendwo nachvollziehen, ja, ganz klar, ob das der Richter dann auch kann, ist die andere Frage. Man hat ja so schöne Dokumente vorgelegt, ja, wo gezeigt wurde, ja, der Code von Google und der Code von Oracle, ja, und wie identisch die sind. Ja, und das fiel mir eigentlich gleich auf, ja, muss ich sagen. Ich habe jetzt nichts weiter dazu gesagt, weil ich verunsichert war. Also die Fachwelt hat geschwiegen, ja. Ich kenne mich mit den Programmierbibliotheken nicht ganz so gut aus, nur rudimentär. Deswegen habe ich lieber mal meine Klappe gehalten, aber die Befürchtung hatte ich schon gleich vor dem ersten Moment an, dass das nämlich überhaupt gar keine, jetzt sage ich mal, Programmiercode in dem Sinne waren, das, was da gezeigt wurde als Beweis, sondern das waren Aufrufen für Klassenbibliotheken, ja. Und ja, genau das sagt eben auch Google. Sie gehen auch so weit zu sagen, dass aussagekräftige Elemente und Features zugunsten von Oracle redigiert oder beseitigt worden seien. Ja. Und das Auslassen ist da diese vorgeworfene Manipulation. Und ja, also ich meine, wenn man schon Klassenbibliotheken da heranzieht als angebliche Patentverletzung, dann wird das wirklich sehr, sehr ja, lächerlich. Ja. Naja, wir schauen mal, was da daraus wird. Auf jeden Fall wird es interessant werden, weil Oracle wohl da nicht klein beigibt, und Google macht offenbar auch keine Anstalten da. Eigentlich haben ja alle vermutet, dass wenn sowas wirklich passiert, und man weiß ja, Patente und so weiter, und ich höre schon die Leute, oh, das ist das Ende von Android, da muss ich mal sagen, Gelächter. Ja. Also was jede Firma, egal wer, und ich meine, egal welche Firma, ja, auch wenn es die Fanboys nicht gerne hören, ja, verletzen teilweise wissentlich, teilweise unwissentlich Patente. Der Patentdschungel ist ja so dicht, man kann sich kaum noch bewegen. Deswegen gibt es die sogenannten Patentrolle. Ja, wie wir nennen die so, aber in Wirklichkeit ist das eine Millionenindustrie, diese Patentrollen, und die verdienen da jede Menge Kohle damit. Und die suchen eben gezielt solche Patentverletzungen, die eben Leute gemacht haben, ohne das zum Beispiel zu wissen oder wissen zu wollen, ja. Ja, und dann werden die da abgemahnt, beziehungsweise die Firmen, die entsprechen, werden dann eben informiert, und so verdienen die dann ihr Geld. Ja, und alle haben eben vermutet, dass dann Google ein gewisses Sümmchen zahlt, so wie es immer ist. Ja, Da wird gedroht, hin und her gemacht und dann wird gezahlt und dann kann man das alles weiter benutzen. Also Android wird dadurch in keinster Weise irgendwie beeinflusst werden. Da wir also im schlimmsten Fall muss eben Google ja, ein bisschen was an Lizenzgebühren an Oracle zahlen. Und damit hat sich die Geschichte erstmal. Ja, bei diesen Riesengewinnen, die Google mit Android einfährt, würde das wahrscheinlich kein großes Problem darstellen. Was allerdings interessant ist, ist, dass eben Google da offenbar ziemlich sauer reagiert hat und überhaupt nicht vorhat, so wie das aussieht, zu zahlen, sondern das bis zuletzt vom Gericht auszutragen. Und ich kann das auch nachvollziehen, denn schließlich sollte Java ja eigentlich eine Open Source Anwendung sein, beziehungsweise eine Open Source Programmiersprache. Und offenbar kann man eben Oracle in dieser Sache nicht vertrauen. Und jetzt muss eben festgestellt werden, ob diese Patente aussagekräftig sind, ob Code kopiert wurde oder nicht. Offenbar nicht. Aber wie gesagt, das muss der Richter dann eben entscheiden und ich hoffe, dass der dann auch da durchblickt und hier vielleicht auch mal ein kleines, den Patenten eine kleine Abfuhr erteilen, weil man kann nicht einfach der Allgemeinheit ein Nutzungsrecht gewähren und dann, wenn die Kasse klingeln soll, auf einmal dann diese Patente geltend machen. Ja, also sehr, sehr seltsam. Gut, was gab's noch? Bleiben wir doch gerade mal noch kurz bei Google. Google TV oder Google TV ist ja bei uns noch nicht mal im Anflug, aber nachdem Google TV in den USA ja schon ziemlich auf die Finger geklopft bekommen hat von verschiedenen Fernsehsendern, die das Google TV, die Google TV, ja, ich muss sagen, Gerät, wobei sich das hört, dann hört sich ja dann nach einem TV-Gerät an. Also diese Set-Top-Box, ja, die sperren den Zugang dieser Set-Top-Box und das ist natürlich kritisch. Erstmal dürfen die das überhaupt? Ja, wie sieht das aus? Netzneutralität und so weiter. Ja, also ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtlich machbar ist in den USA. Aber sie tun's. Also, damit mich niemand falsch versteht, Google TV, ich finde es momentan total unnötig, weil das Einzige, was man damit machen kann, ist momentan Netflix anschauen oder eben TV-Sendungen von den Seiten der TV-Sender anschauen. Vollkommen unsinnig. Also ich weiß nicht, was das soll. Also das kann mein Billig-PC. Ja, ohne Probleme, besser sogar noch. Und, ja, also, nee, tut mir leid, da sehe ich momentan keine Anwendungsmöglichkeit. Zumal wir in Deutschland ja auch, muss ich auch sagen, das Media Home Center haben, von der Telekom, das zwar leider nur mit dem Telekom-Vertrag funktioniert, dafür aber eben alle TV-Sender über IPTV streamt, plus nochmal Video on Demand Zugriff ermöglicht. Und YouTube und sowas alles nebenbei, das ist ganz klar. Na, egal, auf jeden Fall, jetzt haben die deutschen Privatsender schon gleich mal wieder die Hosen voll und machen jetzt schon, bevor das irgendwie gestartet ist, wieder mal eine Hetzkampagne gegen Google, wie es so oft ist, ja. Und man wird das nicht akzeptieren, Inhalte abgreifen und Geld machen, das geht nicht, sagte zum Beispiel Schmidt, der Vizepräsident des Verbandes privater Rundfunk und Telemedien, ja. Also das sind immer wieder Aussagen. Ja. Also willkommen im 21. Jahrhundert. Wer gepennt hat, kriegt jetzt die Quittung und das seid ihr, liebe alte Medien. Ja. Und jetzt wollt ihr wieder diese rechtliche Keule rausholen und das wird nichts. Ja, das wird nichts, weil also ich glaube nicht, dass das rechtlich Bestand haben würde, wenn ihr probiert, hier eine Firma auszusperren, beziehungsweise ein Gerät auszusperren. Das wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Für Panik ist noch keine Zeit, weil, naja, Google TV, bis das in Deutschland kommt. Ich meine, Google ist auch nicht blöd. Wenn die schon in den USA solche Probleme kriegen, ach, was gibt's denn nur jetzt wieder bei uns? Eieiei. So, mein tägliches Geschimpfe auf die Dinosaurier aus Deutschland, sprich die Firmen aus Deutschland, ist wieder abgehakt. Jetzt gehen wir mal zu was ganz Interessantem. Ich habe heute schon so eine richtige Euphorie, ja, in der Stimme. Aber ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall für Furore gesagt, das nächste Thema in die Woche, nämlich Facebook soll angeblich einen E-Mail-Dienst starten. Ja, also so ganz 100% sicher ist das noch nicht. Aber immerhin muss man auch sagen, das wäre natürlich eine, ja, faszinierende Möglichkeit für Facebook. Auf der anderen Seite, ob der wirklich mit so einem eigenen E-Mail-Dienst jetzt großartig anderen das Wasser abgraben könnten, das weiß ich nicht. Also, naja. Also, TechCrunch hat mal wieder Riesentöne gespuckt, na, und bezeichnet das als Gmail-Killer oder sowas. Oder das war nicht TechCrunch, sondern TechCrunch hat berichtet von dem Projekt Titan, und das soll intern als Gmail-Killer tituliert worden sein. Also, naja. Ich sag mal, bis Facebook, wenn denn Facebook so einen Dienst startet, weil so 100% sicher sind diese Gerüchte noch lange nicht, ja. Wenn es denn Facebook tatsächlich macht, dann wird das lange, sehr, sehr lange dauern, bis es an die Feature und an die Verlässlichkeit und Stabilität und Sicherheit heranreicht, wie das, wie jetzt Google Mail. Ja. Also ich muss ganz klar sagen, wenn man mal überlegt, was Facebook für Probleme hat, für Datensicherheit, Datenschutz und Privatsphäre und so weiter, muss ich schon sagen, also ich würde da meine E-Mails nicht nicht dauerhaft speichern. Ja. Und das ist ja ein Vorteil von dem Google-Mail-System. Also ich meine, wer denkt, dass Google eine Datenkrake ist, der kennt Facebook noch nicht. Also. Und während bei Google die, sagen wir mal, die Anzahl der ja, kritischen Sachen im Umgang von Daten ja, überschaubar ist, ja, das ist bei Facebook an der Tagesordnung. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich meine, da gibt es ein Datengau nach dem anderen, ja, aber es ist ja nicht Google, es ist ja nicht das böse große Google, sondern das sympathische kleine, ehemals kleine Facebook, ja, jetzt mit 500 Millionen Nutzer, über 500 Millionen Nutzer, das größte soziale Netzwerk überhaupt, mehr Einwohner als die USA hat, und tja. Aber das bleibt immer noch im Hinterkopf, ja, dass das süße, arme, unschuldige Facebook gegen das böse große Google. Naja. Aber gut, auch hier werden wir noch sicherlich noch einiges darüber hören. Die Gerüchte haben sich ja erst jetzt verdichtet, und ja, schauen wir mal, was hier so weltweit in der Presse darüber geschrieben wird. Hat auf jeden Fall für riesen Aufsehen gesorgt. Ja. Schon dubios, was so ein Ankündigungen oder ja, so ein paar Gerüchte über einen E-Mail-Dienst alles auslösen können. Ne? So. Bei uns gab es allerdings auch einen Hammer in den Nachrichten. Da habe ich ja wirklich erstmal den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja? Das gibt's nicht. Aber es war dann tatsächlich kein Scherz. Ich meine, wir haben auch kein April. Es ist tatsächlich passiert, ja. Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dass ein Umzug kein Grund ist für Eine DSL-Kündigung. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Kunde hatte geklagt, dass eben nach einem Umzug der Provider, DSL-Provider, eben auf die Erfüllung seines Vertrages bestand und eben den Vertrag nicht kündigte, oder die Kündigung nicht zuließ, weil der Kunde ja einen 24-Monats-Vertrag abgeschlossen hatte. So. Das war eben dann dem Kunden zu viel und er hat eben dann auch eine Klage angestrengt und hat auch in einigen Vorinstanzen Recht bekommen. Andere wiederum hatten dann gesagt, ja, kein Sonderkündigungsrecht, aber der BGH schloss sich dann der Auffassung an, dass der Kläger kein Kündigungsrecht habe. Ja, und Begründung war, weil der DSL-Provider eben keinen Einfluss hat auf diesen Umzug und das eben ausschließlich im Interesse vom Kunden besteht. Das heißt, der Kunde wollte umziehen und dann ist es auch keine irgendwie höhere Gewalt oder sonst irgendwas, sondern der Kunde muss dann eben zahlen. Das, was sich jetzt so logisch anhört, ist eine Katastrophe, finde ich. Ich weiß nicht, da wird so oft wird den Geschäftsleuten, den Händlern in Deutschland in den Hintern getreten mit vollkommen sinnlosen Auflagen. Ich sag nur zum Beispiel jetzt dieses beim Fernabsatzgesetz mit der Rückgabe. Ja, also selbst wenn ein Produkt genutzt wurde, ja, richtig genutzt wurde, kann man es zurückgeben. Ja klar, ich meine, dann ist es natürlich ja, schlecht bestellt um die deutschen Händler, ja, wenn die dann eben jetzt hier sich mit gebrauchten Sachen wieder ja, vollstopfen lassen müssen. Ja, die verkaufen die Sachen, dann werden die Dinger gebraucht, dann kriegen sie wieder zurückgeschickt. Und dann sitzen die auf den Sachen, können das Ding nur noch abschreiben und ja, dann ist die Firmenpleite für kleine und mittelständische Unternehmen fast schon vorprogrammiert. Und demgegenüber wird jetzt großen DSL-Providern hier die Möglichkeit gegeben, Kunden in den Vertrag zu binden, obwohl diese umziehen und gar keine Möglichkeit mehr haben, den Vertrag weiterzuführen. Ja, nämlich das war auch ein Bestandteil eben, auch wenn wenn es auch bereits ja, möglich wäre, ja, dann müssen eben diese Kunden bei diesem Vertrag bleiben. Das ist unglaublich. Ich finde schon ziemlich heftig, ja, was da passiert ist, wenn man sich mal die Auswirkungen dann mal ausmalt. Ja. Also es ist vollkommen unverständlich. Also Leute, wenn ihr umziehen wollt, ja, irgendwann einmal, dann macht ihr ja keinen Vertrag jetzt, der über 24 Monate geht, ja, weil wenn ihr umzieht, dann müsst ihr den Vertrag weiterführen und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr zahlen, wenn Kulanz vorhanden ist, vielleicht sogar mit einem reduzierten Monatsbeitrag, weil ihr den Anschluss ja nicht nutzen könnt. Aber zahlen müsst ihr auf jeden Fall, ja, richtig gehört. Ihr müsst zahlen. Ja. Und wenn ihr dann in Kraft zieht, wo überhaupt kein vernünftiges DSL liegt und dort diese Firma, bei der ihr, oder der Provider, bei dem ihr seid, auch keinen Anschluss habt, ja, dann müsst ihr trotzdem noch den Provider zahlen. Und wenn ihr natürlich dann Internet wollt, nochmal bei dem Provider, der bei euch dann funktioniert. Super, oder? Cool, ne? Toll. Also ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht versteht ihr es besser. Ich verstehe vieles momentan nicht. Naja, naja. Ja, und dann, oh, absoluter Schocker war natürlich auch hier das Viral-Video-Potenzial von solchen Sachen wie eben Kinect. Ja, wir kennen ja die Videos schon von solchen wie Spielekonsolen-Videos, ja. Wo dann eben mal der Controller in das TV-Gerät fliegt, ja, oder der Mensch nebendran mit der Fernbedienung mal richtig eine reingehauen bekommt, ne? Konnte man sich mal so richtig bei seinen Kumpels endlich mal Luft schaffen. Ja, und diese Videos kommen jetzt auch von Kinect und ich meine, also okay, ein Gamer, der da eben schöne Sprünge macht beim Snowboard-Spielen und dann total auf die Fratze, wollte ich gerade sagen, fliegt, ja. Das scheint jetzt wohl öfters in nächster Zukunft zu passieren. Und ja, ich meine, gut, die Videos sind teilweise schön anzusehen, ja. Das lehrt einem auf jeden Fall, wenn jemand so ein Spiel hat, dass man doch ein bisschen Abstand halten sollte. Und jetzt ist auch klar, warum ist Kinect in Japan total floppt. Ja. Also das ist überhaupt nichts, das ist quasi nicht vorhanden. Ja. Ich weiß warum. Bei der Wii kann man sich auch noch notfalls auf den Fußboden setzen und eben die Wii-Fernbedienung eben doch so schütteln, dass es dann eben funktioniert. Ja. Während das bei Kinect nicht mehr der Fall ist. Da braucht man eine riesen Wohnung. Und ja, wenn die Japaner alles haben, ja, aber riesen Wohnungen nicht. Das sind Abstellkammern, sind Wohnungen dort. Also das ist unglaublich, zumindest in Tokio. Ja, und die kosten so viel wie ein ganzes Haus. Ihr glaubt es nicht, ihr findet es übertrieben. Oh, ich schlage euch mal vor, googelt mal. Ja, also was das für Zimmerchen sind, ja, wo die Leute richtig drin leben, und zwar ihr Leben lang. Muss man auch nicht haben in Japan. Da gibt es andere Wege. Aber wir sind ja nicht jetzt bei dem Thema Japan, ja, dass man da auch schön öffentlich leben kann, sondern bei Kinect. Und ja, Kinect ist eben typisch für die westlichen überdimensionierten Räumen. Also bei mir, ich würde ja auch nur hier alles Mögliche umhauen, wenn ich mich so bewegen würde. Ja, ne? Gut. Ja, vielleicht wird es ja auch was für Fitnessstudios. Die Wies haben ja auch Einzug gehalten dort. Und vielleicht schafft es ja auch jetzt Kinect dann dorthin zu kommen. Ja, dann haben wir noch was Interessantes. Ach was, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dass Amazon das mal probiert. Ja, Amazon lockt die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage an. Naja, immerhin bisher war es ja so, dass die Verlage quasi nur wenige Prozent, also relativ wenig bekommen haben, wenn sie etwas veröffentlicht haben auf Amazon und der Rest hat eben Amazon dann eingesteckt, klar, weil die ja diese Distributionsplattformen eben sind. Ja, das fanden einige ziemlich ungerecht und haben das dann auch deswegen nicht gemacht. Jetzt versucht allerdings Amazon die alten Medien doch noch dazu zu überzeugen, sich bei ihnen mit Magazinen und Zeitungen zu reinzukaufen quasi. Denn 70% bekommen jetzt die Verlage für die Titel. Ich meine, als ob mir das egal nicht egal wäre als Kunde. Ich weiß auch nicht, warum diese Meldungen dann bei einem Verbraucher Magazin stehen. Also, naja, gut, was soll's. Vielleicht ist es cool, wenn man weiß, dass die Firmen damit abzocken können, ne? Mir ist es ehrlich gesagt egal, für mich zählt der letztliche Preis und wenn der so teuer ist wie die normale Ausgabe, dann können die sich die Dinger sonst wohin schmieren. Ja, also tut mir leid, Old Media Fail mal wieder. Ja. Aber schauen wir mal, was da rauskommt dabei. Übrigens genau auf dem Samsung Galaxy Tab da. Gibt es ja jetzt auch hier von Sonio und oh, wie heißt das nochmal? Oh, Read irgendwas. Ich schau gerade mal. Mal gerade schauen, wie der heißt. Dieser Anbieter. Ja, pressdisplay.com und Sinio.com. Die haben nämlich dort jetzt auch Magazine und Zeitungen eben im Angebot und sieht alles interessant aus, wenn auch die Such- und Auswahlmöglichkeiten bei den Magazinen kann man vergessen, ja. Aber es würde zumindest gehen, sein Lieblingsmagazin dann eben zu abonnieren elektronisch, aber die Preise, ich kann einfach nur mit dem Kopf schütteln, ja, unfassbar. Ich weiß nicht, was sich die Firmen da vorstellen. Ihr könnt ja mal selbst reingucken bei sonio.com. Und ja, dann schaut mal, was da die Zeitschriften kosten. Lachhaft. Naja. Gut, also auf jeden Fall, Amazon möchte jetzt den Zeitungs- und Zeitschriftenverleger Verlage eben etwas schmackhafter machen und zwingen eben mit 70%. Allerdings müssen die dafür auch mindestens 95% der gedruckten Version umfassen, diese Publikation, die auf Amazon dort veröffentlicht werden dann. Und mindestens 3 Stunden vor Auslieferung der Druckversion muss diese Version bei Amazon eintreffen. Ja. Und das ist auch natürlich eine interessante Sache, weil es alte Ausgaben will man natürlich nicht haben, wobei das bei einer Zeitung oder so oder beim Magazin ja eigentlich sowieso nicht so extrem schlimm ist. Die Zeitungen sind ja eh schon veraltet, wenn man sie kaufen kann. Ein paar Stunden, ne? Da hat sich wieder alles anders entwickelt, ne? Ja, da haben die Zeitungen ein Problem. Ein Echtzeitproblem haben die da. Ja, na gut. Außerdem müssen diese Publikationen in allen Ländern bereitgestellt werden, in denen diese Vertriebsrechte halten. Also die Verlage. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, sogar in Deutschland könnten dann ein paar Zeitungen oder Magazine vielleicht mal auf den Kindle-Markt kommen. Ja. Naja. Gut, gut, gut. Schauen wir mal, wobei, ja, mit dem Ojo von Thalia geht es ja schon richtig, von Thalia geht es ja schon richtig gut rund. Der funktioniert richtig schön und wow, man glaubt es kaum, ne? Erste Auswirkungen sind ja tatsächlich schon zu spüren, dass es da vielleicht ein bisschen vorangeht jetzt mit E-Books in Deutschland. Ja. Genau. Okay, was haben wir noch? Die EU-Kommissarin fordert Umdenken beim Copyright. Ja, und wie wäre es nochmal? Nitali Größt oder sowas irgendwie in der Richtung. Ich habe auf jeden Fall ihre Internetseite bei der EU mal verlinkt, da könnt ihr mal drauf gehen. Also wirklich sehr interessant, was die Dame dort vorträgt und die scheut sich auch nicht zu sagen, wie es nämlich wirklich ist, dass wir in dieser neuen Zeit auch ein neues Copyright brauchen. Es funktioniert einfach nicht mehr, es geht nicht mehr und entweder haben wir dann bald 90% Verbrecher oder wir müssen eben mal die Gesetze anpassen an das, was eben das Volksbegehr momentan ist. Ja. Aber ich würde es gar nicht so dramatisch dann ausdrücken, das macht sie natürlich auch nicht, sondern sie zeigt eben mal auf, was zum Interesse auch von den Rechteinhabern dann verbessert werden kann, weil ich meine, man kann sich dann immer stur stellen. Letztendlich wollen die Firmen ja Geld verdienen, ja, aber wenn sie das nicht verstehen, dass sie überhaupt kein Geld mehr verdienen werden, wenn das so weitergeht, oder nicht mehr ausreichend, wenn sie sich auf diese sture Position beziehen und andere, die dann eben zum Beispiel sogar ihre schwer erarbeiteten Inhalte unter freien Lizenzen stellen und im Internet verbreiten lassen, wie sie wollen, auf einmal dann gut leben können. Ja, dann muss man natürlich schon mal darauf hinweisen oder eben auch mal vielleicht gesetzliche Regelungen schaffen, dass eben das Copyright insofern geändert wird, um das eben an die neuen Medien anzupassen. Das heißt nicht, dass dann eben in den neuen Medien alles verboten wird, sondern im Gegenteil, dass man eben einsehen muss, dass man die alten Geschäftsmodelle eben nicht mehr übertragen kann und die Zeit vorbei ist für diese Modelle. Ja. Immer das Gejammerer von den alten Medien und das krampfhafte Versuchen der ja des Zurückholens der guten alten Zeit. Die Zeit ist vorbei, es ist Ende und jetzt müsst ihr gucken, wo ihr neue Möglichkeiten herbekommt, um Geld zu machen. Und dass das geht, ja Leute, dann informiert euch zum Beispiel mal über Jeff Jarvis. Da ist Professor des Journalismus in was weiß ich, New York, glaube ich so. Und dort mal bei dem, da gibt es Seminare und berät auch große Firmen also in richtig Dimensionen. Und der kann euch dann sagen, wie man zum Beispiel Geld macht mit Sachen, die man kostenlos anbietet. Ha! Ne? Ja, das geht. Man muss nur wissen, wie. So, und wieder aufgeregt. Wie immer. Keine Wochensicht, ohne dass sich der Rio aufregt. Das ist so ganz klar. Ne? YouTube, das hat mich mal gefreut. Da gab es keinen Aufreger darüber. Ja, das hat mich gefreut. 80% aller YouTube-Videos stehen jetzt auch als WebM bereit. Im WebM-Format, dieser freie Codec, der von Google eingeführt wurde, hat jetzt tatsächlich schon einen gewissen Zulauf bekommen, ja, und eben die Videos bei YouTube tatsächlich fast alle in diesem Format jetzt konvertiert. Sehr, sehr schön. Neue Videos können in diesem Format natürlich auch hochgeladen werden und brauchen dann entsprechend und haben dann entsprechend natürlich noch größere Qualität, weil das Format nicht mehr komplett umkonvertiert werden muss. Sehr, sehr schön. Ja, also läuft ganz gut bei diesem Codec. Können wir auch, oder ich drücke zumindest mal die Daumen, dass das alles so schön weitergeht, wie das bisher passiert und in dieser Geschwindigkeit auch. Was ich mir jetzt halt wünschen würde, schon sehr, wäre, dass hier Google vielleicht oder allgemein jetzt vielleicht hier mal ein bisschen mehr Werbung gemacht wird für dieses WebM-Format, denn schließlich ist die Konkurrenz stark und ein bisschen Public Relation braucht das WebM-Format auf jeden Fall. Man kann nicht hingehen und einfach sagen, ja, hier so, das ist hier das WebM-Format, jetzt macht mal, ja. Die Leute glauben das, was sie gesagt bekommen, wenn sie es gut gesagt bekommen, ja. Und wie dann der Codec beurteilt wird, liegt eben im Auge des Betrachters. Und wenn im Auge des Betrachters der Codec als, jetzt ist da neuer Codec, ja, der taugt nichts. Und ja, die Konkurrenz versucht ja auch alles, den WebM-Codec schlecht zu machen, ja, mit Lügen und Betrügen, ja, und Angst machen mit Patenten. Und das ist alles vollkommener Quatsch. Die Leute hören das natürlich und werden dann skeptisch. Na, jetzt ist das vielleicht mit Patenten belastet. Ach, nee. Außerdem sagen die, da wäre ja sowieso nicht so gut. Ja, dann müssen wir mal ein Public Relation Event machen, ja, wo mal die Wahrheit gesagt wird, dass der Codec nämlich im Baseline-Format eben H264 überhaupt nicht nachsteht. Das sind immerhin die meisten Videos, die im Internet kodiert sind. Und auch ansonsten braucht sich dieser Codec überhaupt nicht in der H264 zu verstecken. Wenn man mal die Qualität vergleicht des MPEG-4-Codecs H264, als der herauskam mit dem WebM-Codec in derselben Zeitspanne, dann müsste man wirklich H264 auslachen. Da waren damals so grottenschlecht im Vergleich zu der Qualität, was WebM jetzt gleich am Anfang bietet. Und wenn WebM erstmal 1, 2, 3 Jahre auf dem Markt ist und der Codec immer weiter optimiert wurde, dann aber hallo, ne? Ja, gut, dann haben wir jetzt nur 33 Minuten heute voll bekommen. Irgendwie, es war sonst nichts großartig, finde ich, passiert diese Woche, was ich eine Erwähnung hier rentieren würde, lohnen würde. Wie gesagt, der größte Aufreger war ja noch das mit dem Facebook-E-Mail-Diensten. Naja, sind wir mal gespannt, was dabei wieder rumkommt. Ich weiß es immer noch nicht. Also ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, ob das wirklich jetzt gemacht wird von Facebook. Ich weiß nicht. Die müssten doch wissen, dass das nichts bringt, oder? Ach, naja, egal. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der Rios Wochensicht. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Und habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ja, und ich sag dann tschüss. Und vielleicht hören wir uns jetzt ja beim Uncast. 15 Uhr. 15 Uhr geht's wieder los. Live Uncast auf Ustream Channel. Uncast, ne? Okay, bis dann. Ciao.